Damals konnte, als beim chinesischen Boxeraufstand unter anderen Europäern auch der deutsche Botschafter Kettele ermordet wurde, der deutsche Generalfeldmarschall Waldersee das Oberkommando über das 100.000 Mann starke Expeditionskorps der europäischen Großmächte übernehmen. Der Ausmarsch der deutschen Truppen aus der Heimat wurde allerdings von einer sehr unvorsichtigen und hemmungslosen Rede Kaiser Wilhelms begleitet, die das Schlagwort von den Hunnen der späteren Northcliffe-Propaganda direkt in den Mund legte. Eine vom Zaren angeregte Konferenz zur Aufgabe der Rüstungen und der Herbeiführung eines Zeitalters des Weltfriedens führt im Haag im Frühjahr 1899 nur zur Bildung eines nicht obligatorischen Schiedsgerichtes. Bezeichnenderweise reist der französische Minister Delcassé unmittelbar von der Konferenz weg nach Petersburg, um die Allianz mit dem Zarenreich zu erneuern. Zugleich eröffnen die Engländer ihren Angriff auf den Oranje-Freistaat und Transvaal, der zunächst ungünstig verläuft. Den anhaltenden Widerstand der Buren bricht erst die rücksichtslose Verschleppung ihrer Frauen und Kinder in britische Konzentrationslager. Als ewiger Schandfleck für die englische Kriegsführung sind hier Tausende von Unschuldigen zugrunde gegangen. Ohm Krüger sucht vergebens Hilfe bei den europäischen Kontinentalmächten, die sich bei ihren inneren Gegensätzen zu keinem einheitlichen Vorgehen entschließen. Der Kaiser ist übrigens damals gerade wieder einmal für die Angelsachsen eingenommen, zumal er sich anlässlich eines Aufenthaltes in London durch die Ernennung zum britischen Feldmarschall geehrt sieht. Trotz der im deutschen Volke herrschenden Begeisterung für die Buren wird Ohm Krüger in Berlin überhaupt nicht empfangen. Den alten Hohenlohe hat 1900 Graf Bülow als Reichskanzler abgelöst. Ein geistreicher Mann und gewiegter Diplomat, zugleich ein trefflicher Redner, aber als Staatsmann zu wenig ernst und nicht genug entschlossen. Hätte er bei der ersten Krise rechtzeitig die Waffen ergriffen, so wäre dem Reich ein Krieg von dem Ausmaße und den Verlusten des Weltkrieges erspart geblieben. So aber überlässt er alle Probleme, die er vorfand, seinem noch schwächeren Nachfolger Bethmann-Hollweg. Er war durchaus ein Höfling, dem die Gunst des Kaisers über alles ging. In der Außenpolitik herrscht noch immer Holstein, der, seltsame Ironie, dann in dem Augenblick entlassen wird, wo er den einzig richtigen Rat gibt, die verwickelte Lage durch das deutsche Schwert zu lösen. Während Bülows optimistischer Geschäftsführung bildet sich das englisch-französische Bündnis und dann der Bund Großbritanniens mit Russland, der alle Berechnungen der Wilhelmstraße völlig über den Haufen wirft. Die freundschaftlichen Beziehungen zu England begannen zu erkalten, seit Eduard VII. Von 1901 bis 1910 König ist. Das Britenreich schließt mit den Japanern am 30. Jänner 1902 ein Abkommen, wodurch es Russland im Rücken bedrohen kann. Im Frühjahr 1903 beginnt dann der englische König seine für den europäischen Frieden so verhängnisvollen Reisen. Noch im Mai 1903 schließt er mit Frankreich die Entente Cordiale, die durch einen Vertrag über Marokko und Ägypten ein Jahr später ausgebaut wird. Damit ist die stärkste Koalition vorbereitet, die sich überhaupt gegen Deutschland bilden konnte. Als sich Frankreich nun über Deutschlands Gleichberechtigung in Marokko hinwegsetzt, entschließt sich die Reichsregierung auf Betreiben Holsteins zu einer energischen Demonstration ihrer Rechte. Der Kaiser besucht den Scherifen in Tanger am 31. März 1905, was in Paris ungeheure Erregung bewirkt. Auf deutsche Veranlassung beruft der Sultan von Marokko eine Konferenz ein, gegen die sich die Entente mit Entschiedenheit sträubt. Schließlich weicht das Pariser Kabinett zurück und willigt in die Marokko-Konferenz von Algeciras 1906. Hier finden sich mit einer seltenen Einmütigkeit die europäischen Mächte, ausgenommen nur Österreich-Ungarn, gegen Deutschland zusammen. Italien erweist sich als innerlich vom Dreibund abgefallen. Es hat von England und Frankreich die Anwartschaft auf Tripolis erhalten und dafür den deutschen Bundesgenossen in Marokko preisgegeben. Schon am 1. November 1902 hat sich Italien in einem Geheimvertrag Frankreich gegenüber zu voller Neutralität in einem deutsch-französischen Krieg verpflichtet. Das Zarenreich dankt die deutsche Freundschaft, die ihm im russisch-japanischen Krieg zuteil geworden, nicht. Das Abkommen vom Björkö am 24. Juli 1905 zwischen den beiden Monarchen kommt nicht zur Bestätigung. Seine Ansprüche auf Marokko durchzusetzen, hätte Deutschland zum Schwert greifen müssen, was zweifellos durchschlagenden Erfolg verhießen hätte. Russland, durch den verlorenen Krieg und eine schwere Revolution politisch und finanziell erschöpft, Frankreich dem Reiche noch nicht gewachsen. Aber wir leben im Deutschland der wilhelminischen Halbheiten, theatralischer Posen ohne tragische Entschlossenheit. So unterzeichnet das Reich unter empfindlicher Einbuße an Ansehen am 28. März 1906 die Algezieras-Akte, die den Franzosen den stärkeren finanziellen und politischen Einfluss in Marokko sichert. Dabei wird Frankreich seinen Einfluss noch mehr verstärken und Deutschland an die Wand zu drücken trachten. Trotz und wegen Algeciras verfinstert sich der politische Himmel immer mehr. Im Jänner 1906 besprechen Engländer und Franzosen gemeinsame Operationen gegen das Reich. Die Londoner Politik beginnt ihr Augenmerk auf Belgien zu richten, das nun seit 1909 sein Heer verstärkt und eiligt das gegen die Reichsgrenze gerichtete Festungsdreieck Lüttich-Namur-Antwerpen auszubauen beginnt. England aber bereitet außerordentlich geschickt seinen Propagandafeldzug gegen das angeblich nach der Welthegemonie strebende Deutschland vor. Diesen Bemühungen gegenüber ist das Reich nahezu hilflos. Erfolgreich arbeitet König Eduard weiter. Großbritannien, Spanien und Frankreich verpflichten sich im Mai 1907 zur Erhaltung ihres mittelmeerischen Besitzstandes. Die beiden angelsächsischen Weltreiche nähern sich einander. Eine wiederum vom Zaren angeregte Friedenskonferenz im Haag 1907 bleibt abermals ohne Erfolg. Dafür aber verständigen sich Russland und England unter Abgrenzung der gegenseitigen Interessenzonen in Asien. Nordpersien wird dem russischen, das südliche Persien dem britischen Einfluss zugesprochen. Im Juni 1908 begegnen sich der Zar Nikolaus und König Eduard VII. In Reval. Die russisch-englische Freundschaft ist perfekt. Bald darauf bemüht sich der englische König, bei einem Besuch in Deutschland Kaiser Wilhelm zur Einschränkung des Flottenbaus zu bewegen. Der Kaiser lehnt ab. Der unermüdliche Engländer versucht, gelegentlich seiner Besuche in Ischl und Schönbrunn auch den Kaiser Franz Josef zur Abkehr vom deutschen Bündnis zu bestimmen, was aber an der ritterlichen Vertragstreue des alten Monarchen scheitert.